2019 ist Showtime. Also das meint jedenfalls die Band Rikers. Sie waren am 7. Dezember im Flensburger Volksbad mit ihrer Showtime 2019 Tour. Mit dabei war auch der Support Act Shelter Boy. Und das hat die Band sehr gefreut, wie uns Chris und Ferdi im Interview verraten haben. Wir haben früher ganz viele Bands angeschrieben, hey, können wir euch supporten so, und jetzt bekommen wir zurzeit, immer wenn wir neue Tourtermine veröffentlichen, Anfragen von anderen Bands, hey, können wir euch supporten? Dann fühlt man sich immer ein bisschen geschmeichelt, weil man weiß, wie die Band sich jetzt fühlt, so, weil man das selbst durchgemacht hat. Bei Shelter Boy, der auch so Indie-Pop-Musik macht, fehlte uns dann aber so ein bisschen der Bums. Das Publikum konnte er nicht so wirklich catchen. Ganz im Gegensatz zu den Stars des Abends, nämlich der Band Rikers. Die vier Jungs, Chris, Sam, Ferdi und Sascha, kamen nach einer kurzen Umbaupause an Bord und da haben sie abgeliefert. Schon beim ersten Song bebte der Boden und das änderte sich bis zum Ende auch gar nicht mehr. Selbst die ruhigeren Nummern hielten die Flensburger nicht davon ab, fleißig das Tanzbein zu schwingen. Uns hat das breite musikalische Spektrum der Band gefallen. Von rockigem Sound bis hin zu Autotune und von Gute-Laune-Songs bis zu Balladen war da einiges dabei. Und es gab auch Highlights, wobei einige das ganze Konzert als solches als Highlight sehen. Ich kannte überhaupt nichts von der Band und war überraschend fett, also professionell, cool. Der Höhepunkt der Show? Das Stage-Diven, würde ich sagen. Das alles zeigt mit Showtime meines Tickers wirklich ernst. Was in unserer Erinnerung bleibt, ist ein fantastisches Erlebnis. Aus unserer Sicht lohnt es sich richtig, die Band im Auge zu behalten. Und wer jetzt richtig Bock hat und die Band unbedingt live sehen möchte, kann das am 22. März tun. Denn da ist Rikers in Hamburg im Knust und es gibt noch Karten.